WDR 3 Hörspiel mit Dominik Josic im Studio. Herzlich willkommen zum Hörspiel am Freitag. Es wird wie gewohnt gleich spannend hier bis 20 Uhr. Heute begleiten wir den Privatdetektiv Jewgeni Malow bei seiner Arbeit. Den kennen Sie vielleicht schon. Er hat in den vergangenen Jahren hier im WDR-Hörspiel einige Verbrechen aufklären können und das wird ihm auch hoffentlich heute gelingen. Vorher muss Malow aber erstmal nach Pripyat reisen, eine Retortenstadt, die 1970 gegründet worden ist. Im Zusammenhang mit dem Bau des Kernkraftwerks Tschernobyl. Heute kennen wir Pripyat nur noch als Geisterstadt. Seit dem AKW-Unglück 1986 ist sie verlassen. Ausgerechnet in Pripyat aber muss Malow jetzt aufklären, was es mit dem Tod von 9 Bergsteigern auf sich hat, mitten im Flachland. Aber wen auch immer er fragt, überall stößt er auf eine Mauer des Schweigens. Was zum Teufel will mir dieses penetrante, weit entfernte Ding sagen, das mich da herausholt aus... Wo zum Teufel bin ich überhaupt? Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, das ist eine... Wie nannte man das damals? Eine Türklingel, ja. Aber meine alte Türklingel kann es nicht sein. Denn die hat seit 20 Jahren oder mehr kein menschlicher Zeigefinger mehr gedrückt. Nein, jeder, der bei mir klopft, tut dies mit gut platzierten Springerstiefeln am Türrahmen oder mit einer Axt oder einer Kreissäge und ohne Fragen zu stellen. Hände hoch, Malow. Malow? Ja. Jewgeni Malow. Wenn ich mich recht erinnere. Ach, Sie meinen diesen Malow, den arbeitslosen, whiskygetränkten Privatschnüffler. Warum sollte überhaupt jemand an seiner Tür klingeln wollen? Malow in Tschernobyl von David Zein Meyerowitz. Musik Verena Guido und Bernd Koll. Regie Jörg Schlüter. Was auch immer Sie verkaufen, verschwinden Sie! Ich will nichts davon! Doch, das willst du. Ich will? Unbedingt. Das willst du. Vielleicht will ich es ja doch. Oho! Weißt du denn nicht, dass man einen Rentner nicht aus seinem Schönheitsschlaf wecken sollte, Zuckerpuppe? Derselbe alte mürrische Malow. Biete mir einen Drink an. Also, es gibt Bourbon oder... Bourbon oder... Oh, sogar Bourbon. Denk nicht zu lange nach. Er wird verschwinden, bevor du dich entscheiden kannst. Ich habe noch nicht zu Ende gefrühstückt. Derselbe alte Malow? Hatte ich denn schon die Ehre? Nina aus Irkutsk. Ich kenne wahrscheinlich hunderte Ninas aus Irkutsk. Nicht wie Nina Rospopova. Ich war deine Fahrerin. Damals. Irkutsk. Zu lange her, um mich zu erinnern. Früher warst du ein viel netterer alter Nörgler. Das war nur mein Serienmördergrinsen, das dich getäuscht hat. Also. Wie auch immer, was zum Teufel willst du von mir um? 4 Uhr. Nachmittags oder morgens? Es geht um meinen Bruder. Was ist sein Problem? Er ist tot. Also, Problem gelöst. Trink aus und verschwinde, Aschenputtel. Ein Bergsteigerunglück vor 2 Tagen. Schau mal hier. Mysterium. 9 Wanderer tot aufgefunden. Vermutlich Lawinenabgang. Ich sollte öfter mal eine Zeitung lesen. Ist es tatsächlich 1986? Warum hat mir das niemand gesagt? Und dann auch noch April, Frühling. Und keiner hat mich geweckt. Ich gerade schon. Ich möchte, dass du seine Leiche zurück nach Moskau bringst. Warum lässt du seine Leiche nicht einfach mit dem Viehwagen zurück nach Moskau bringen? Ich habe kein Geld. Aha. Und wie willst du mich dann bezahlen? Bezahlen? Nach all der Hilfe, die ich dir in Irkutsk geschenkt habe? Wer hat dich aus dem Knast geholt? Wer hat den Fluchtwagen gefahren, als auf dich geschossen wurde? Trotzdem, Zuckerpuppe, wenn du denkst, ich wandere hoch in den Ural, nur um ranzige Erinnerungen zu hören. Es ist nicht im Ural. Nein, Pripyat, in der Ukraine. In der Ukraine? Eine Lawine? Erzähl doch keinen Quatsch. In der Ukraine. Pripyat. Ich muss mich rasieren und frühstücken. Pripyat. Ausgerechnet Pripyat. Wir nehmen den Morgenzug nach Kiew. Wir? Du glaubst doch nicht, dass ich dich nach diesen Lügengeschichten aus den Augen lasse, Zuckerpuppe. Ich glaubte, dass ihre Geschichte mehrere Kilometer von der Wahrheit entfernt war. Also, im Zug lese ich ihre Zeitung, während Nina Rospopova mit Handschellen an ihren Sitz gefesselt ist und wie eine gefangene Bulldogge knurrt. Untersuchungen der Todesfälle kamen zu dem Ergebnis, dass die Bergsteiger wahrscheinlich ihr Zelt von innen aufschlitzten und dieses barfuß und leicht bekleidet verließen. Seltsam. Bergsteiger. An einem Ort, an dem es kaum einen Hügel gibt, weit und breit. Worauf zum Teufel lässt du dich hier ein, Marlow? Naja, was soll's. Wo könnte man seinen unbezahlten Urlaub besser verbringen, als in der miserablen, industriellen, ukrainischen Kleinstadt Pripyat? Man konnte nur träumen von ihren legendären tropischen Stränden. Kristallklare Wasserfälle und unberührte Sanddünen, so weit das Auge reicht. Auf dem Rücken liegend mit offenem Maul, direkt unter den Zitzen der auslaufenden Rumbäume, deren Tropfen man mit der Zunge auffängt. Ich freute mich schon auf meinen kommenden Sonnenbrand im legendären Jahr 1986. In dem noch mit allem zu rechnen war. Oder auch nicht. Verstehen Sie, Volodymyr Sergejewitsch, wir sind wegen eines Notfalls hier. Ich will meinen Bruder sehen. Keine unbefugten Besucher. Das ist die Regel. Aber das ist doch das Leichenschauhaus des Bezirks, oder? Also sicherlich kann ein Familienmitglied... Das Fräulein kann reinkommen, Sie nicht. Hören Sie, ich bin der Arzt der Familie. Ich kenne diese Waisenkinder, seit sie ein Haufen zahnloser Kiefer an der Brustwarze waren. Hier ist meine Karte. Dr. Jewgeni Paraschin aus Kiew. Nina Rospopova muss die Leiche ihres Bruders identifizieren. Das ist doch das Gesetz, oder? Das Mädchen ja, sie nein. Hören Sie, Genosse. Ich muss die Leiche untersuchen. Unsere Leichenbestatter haben das bereits getan. Und zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen, Volodymyr Sergejewitsch? Das geht Sie nichts an, Marlow. Marlow? Wer ist Marlow? Ich habe Ihnen meinen Namen gesagt und meine Karte gezeigt, Freundchen. Wie auch immer Sie heißen, Sie müssen gehen. Oder ich rufe die Polizei. Verschwinden Sie! Klar doch, Kumpel. einfach. Übrigens, um wie viel Uhr schließen Sie diese Müllhalde? Ich sperre jeden Abend exakt um 18 Uhr. Gut. Wir werden exakt um 18 Uhr eins hier sein. Nein, das werden Sie nicht. Wir haben den besten Nachtwächter der Ukraine. Ex-Ringer, 150 Kilo. Wir nennen ihn den Golem. Keiner kommt an ihm vorbei. Woher kannte der meinen Namen? Niemand auf der Welt weiß, dass ich hier bin. Außer dir. Ich schwöre, Malov, ich habe nie... Du hast gar keinen Bruder, oder? Doch, ich schwöre es. Wer hat das für dich arrangiert? Sag's mir, bevor ich zornig werde. Du bist bereits zornig. Weißt du, was ich mit jungen Damen mache, die mich zum Narren halten? Du schlägst sie. Schlagen? Malov schlägt eine Frau? Ein Gentleman wie ich? Nein, niemals. Ich bringe sie um. Du wirst mich töten. Ja, genau. Wie willst du es haben? Schmerzlos. Oh. Tut mir leid. Nicht in meinem Repertoire. Weißt du, was das ist? Eine 9x19 Parabellum Luger. Mein ältester und liebster Freund ist mit mir durch dick und dünn gegangen. Durch Krieg und Frieden. Wahrscheinlich so alt wie ich selbst, wenn sowas möglich ist. Sie erledigt ihre Arbeit schnell und gründlich. Nein! Warte! Ich sag es dir. Ich zähle bis vier. Vier? Warum vier? So weit bin ich in der Besserungsanstalt immer gekommen. Also los. Wer ist die Leiche? Kirill Rospopov. Mein Bruder, ich... Worum geht es denn? Einige Stunden bevor ich zu dir kam, kamen sie zu dem Wohnheim, in dem ich wohne. Zwei Männer. Sie sagten mir... Geh zu Malov und bring ihn dazu, die Leiche nach Moskau zu holen. Nein, im Gegenteil. Sie sagten, vergiss deinen Bruder. Er hat nie existiert. Was auch immer du tust, versuche niemals, ihn zu begraben. Wenn du es tust... Wirst du sein letztes Grundstück mit ihm teilen. Selbst in einer Büffelherde konnte man den Golem nicht übersehen. Er war so breit wie die Tür der Leichenhalle und er bewachte sie gegen Eindringlinge, als ob seine eigene Babuschka darin liegen würde. Oder als ob seine Gattin oben im ersten Stock Kunden empfangen würde, um seine Wodka-Ration zu bezahlen. Kommt nicht in Frage, Malov. Es ist einfacher, eine Eisentür mit dem Schädel aufzusprengen oder mit einem Ochsen zu ringen. Denkt nicht einmal daran. Entschuldigen Sie, dass ich Sie so kurzfristig hergebeten habe, Dr. Toktunova. Bei dem Ruf, der Ihnen vorauseilt, konnte ich gar nicht Nein sagen, Jewgeni. Wo ist die Leiche, die ich untersuchen soll? Leichen, Doktor. 9 Stück. Lawinenopfer. Merkwürdig. Sie sind die lokale Expertin für Forensik. Hätten Sie nicht längst an diesem Fall arbeiten müssen? Wie sind Sie hier reingekommen, Marla? Ah, gerade noch rechtzeitig, Volodymyr Sergejewitsch. Sie können die Leichen für uns aus der Kühlkammer rollen. Was haben Sie mit meinem Wächter gemacht? Mit wem? Oh, mit dem Golem. Oh, da müssen Sie seine Witwe fragen. Sie haben ihn getötet? Ich war nicht lange genug da, um es zu verifizieren. Sein Körper hängt über der Mülltonne vor dem Eingangstor. Würden Sie jetzt ein netter, kleiner Genosse Bestatter sein und die Tür des Kühlschranks für uns öffnen? Das hier ist alles, was ich für Sie öffnen werde. Na, wer sagt's denn? Eine Glock 17, ein Klassiker. Aber du zielst zu hoch, Kumpel. Weiter unten, auf Höhe der Aorta. Soll ich es dir zeigen? Kommen Sie mir nicht zu nahe, Marlov, oder ich werde... Was? Dir die Hosen nass machen? In deinem Alter, Genosse Leichenbestatter? Schämst du dich nicht? Nun, Freundchen, ich wette, du wusstest nicht, dass diese dicke Glock 17 auch ein wunderbarer Zahnarzt ist. Zahnarzt? Jawohl, für jede Weigerung, die Kühlraumtür in etwa 8 Sekunden zu öffnen, erhalten Sie ein neues Gebiss. Gratis! Nun, Doktor? Seltsam. Ich kann keine äußerlichen Schäden an den Leichen feststellen. Sie sagen, sie wurden von einer Lawine getötet. Ja. Wahrscheinlich eher Gift. Aber das war doch vorher ihr Spezialgebiet, nicht wahr? Ich kenne kein Gift, das nicht seine Visitenkarte im Gesicht hinterlässt. Es ist 3 Tage her, dass sie gefunden wurden. Sie sehen ziemlich gut aus. Vielleicht Pilze. 9 Menschen sterben nicht genau denselben Tod durch Pilze, Doktor. Diese Leichen sehen alle mehr oder weniger gleich aus. Sie müssen länger als 3 Tage unter freiem Himmel gewesen sein. Sehen Sie, wie gebräunt Ihre Gesichter sind? Und was sagen Sie zu den geschwollenen Lippen? Sie stürzten auf Ihre Gesichter durch die Gewalt der... Lawine? Alle 9 auf gleiche Weise? Die Zungen sind auch geschwollen. Bei einer normalen Verwesung müssten sie nach 3 Tagen ausgetrocknet sein wie Leder. Legen Sie Ihre Waffe auf den Boden, und zwar sofort. Und tun Sie mir einen Gefallen. Spielen Sie nicht den großen Malof mit mir. Verstanden? Schau dir das an. Ein ganzes Regiment für eine kleine Ordnungswidrigkeit und eine Leibesvisitation. Das Gesetz schreibt vor, dass ich mich dem Gefangenen vorstellen muss, Malof. Hier sind meine Referenzen. Ach ja, ich vergaß. Revenko ist mein Name. Für Sie, Leutnant. Setz dich auf dein Bajonett und dreh dich, Zinnsoldat. Wissen Sie, Männer in meiner Position, Soldaten, Polizisten, Wachleute, alle träumen davon, eines Tages zufällig auf den großen Malof zu stoßen. Leider bekommen die meisten von uns nie die Gelegenheit dazu. Ich empfehle dir dringend, mich komplett auszulöschen, du Dreckskerl. Oh, wirklich? Und warum, großer Malof? Weil dein Knie einen unauslöschlichen Eindruck in meiner Jaiza da unten hinterlassen hat. Und wenn ich das hier irgendwie überlebe, werde ich mich nach Malof Art dafür revanchieren. Ich würde sie liebend gerne auslöschen, Schnüffler. Ich würde wahrscheinlich den Lenin-Orden dafür bekommen. Oh. Das Problem ist, dass ich auf meine Revenko-Art verpflichtet bin, Befehle zu befolgen. Und meine Befehle lauten, sie lebend nach Moskau zurückzuschicken. Aber glücklicherweise steht in diesen Befehlen nichts darüber, in exakt welchem Zustand ich sie zurückschicken muss. Na los! Jetzt hab dich doch nicht so! Sehen Sie, Malof? Luxus. Ein alter, heruntergekommener Waggon der ersten Klasse, ganz für Sie allein. Ich habe an alles gedacht. Und jetzt? Sehen Sie den metallenen Mülleimer auf der anderen Seite des Waggons? Dort werde ich den Schlüssel für Ihre Handschellen deponieren. In Moskau wird ein Polizist zusteigen und Sie befreien. Was ist mit meiner Luger? Sie werden mich doch nicht nackt zurücklassen, oder? Eine schöne Antiquität ist das. Ich habe daran gedacht, sie auf den Kaminsims zu stellen. Zusammen mit meinen Trophäen und Elchköpfen. Aber ich nehme an, das würde bedeuten, dass Sie sie eines Tages zurückholen würden. Darauf kannst du dein Leben verwetten, Zinnsoldat. Naja. Dann werfe ich sie einfach in die gleiche Mülltonne drüben wie die Handschellenschlüssel. Wenn Moskau sie ihnen zurückgeben will, ist das deren verdammte Sache. Bon voyage, großer Malof. Warte, Revenko. Von hier bis Moskau sind es gut 20 Stunden oder mehr. Und dieser Viehzug hält etwa 500 Mal an. Irgendwann muss ich was essen. Ich habe es Ihnen doch gesagt. Ich habe an alles gedacht, Malof. Sehen Sie. antike Schweinewurst. Oh. Antike? Sicher. Sie riecht, als stamme sie aus der russischen Revolution. Und da ich ihren exklusiven Alkoholgeschmack kenne, eine Flasche viertklassigen hausgemachten Brennnesselfusels. Der Zug fährt gleich ab. Ich beeile mich besser und werfe diese Schlüssel in den Kübel dort. Moment mal. Was, wenn ich während dieser 20-stündigen Spritztour, wie unwahrscheinlich auch immer, mal muss? Ich habe auch an dieses kleine Detail gedacht, großer Malov. Schauen Sie, ein Nachttopf aus Porzellan. Sie haben eine Hand frei, also nehme ich an, dass Sie Ihren antiken, verwelkten Mechanismus noch rechtzeitig aus der Hose holen können. Ich stelle den Topf einfach hier ans Fenster. Aber ich komme nicht ran. Moskau wird nicht erfreut sein, wenn deine Kollegen mir die Windeln wechseln müssen. Wahrscheinlich nicht. Hier, nehmen Sie das verdammte Ding. Ein wunderschönes Kunstwerk. Jugendstil vielleicht. So wie ihn meine alte Babuschka unter ihren Bettfedern aufbewahrte. Für die eisigen Nächte im Ural. Ach, du hast wirklich an alles gedacht, nicht wahr? Das habe ich. Nein, nicht an alles. Mit meiner freien Hand erwischte ich ihn mit dem Pisspot im Gesicht. Als er zu Boden ging und seine schmerzende Nase mit seinen Händen hielt, konnte ich ihm den Topf zum Abschied auf den Hinterkopf knallen. Naja, vielleicht ein paar Mal mehr. Nur so zum Spaß. Ich nahm den Schlüssel für die Handschellen aus seiner Tasche und warf Frevenko in den Toilettenschrank, wo ich ihm, damit er die lange Nacht nach Moskau durchschlafen konnte, die ganze Flasche Brennnesselfusel in die Kehle schüttete. Saufen. Bevor ich ihm den Nachttopf über den Kopf stülpte. Ich dachte kurz daran, ihn erst zu füllen, aber plötzlich spürte ich, wie der Zug aus dem Bahnhof nach Norden zu rollen begann. Es würde mich meine ganze verbleibende Energie kosten, ins Freie zu springen. Als ich auf den Gleisen in Richtung Süden auf meinem alternden Turus landete, hatte ich viel Zeit zum Nachdenken, bevor ich meinen verschwundenen Atem wiederfinden konnte. War es Nina Rospopova, die mich in diese neue Falle gelockt hatte? Was du machen solltest, Malov, ist, in den nächsten Zug springen und nach Hause fahren. Aber hier gab es noch etwas zu tun. Unerledigte Aufgaben, für die ich eingestellt worden war. Ich habe einen Termin mit Dr. Toptunova. Dr. Toptunova ist in den Urlaub gefahren. Für wie lange? Mehrere Jahre. Übrigens gefällt mir nicht, wie Sie unser Militärpersonal behandeln, Malov. Militär am Arsch. Das waren Ihre KGB-Typen, die sich als Soldaten ausgegeben haben. Chebrikov, wem willst du hier was vormachen? Sie wissen also, wer ich bin. Ja, und ich frage mich, welches Interesse du an einer einfachen Bergsteigerkatastrophe haben könntest, Genosse Geheimbulle. Und warum der KGB-Boss gerade an meiner Anwesenheit hier interessiert sein könnte. Bin ich an Ihnen interessiert? Wer sonst hätte wissen können, dass ich hier bin? Deine Affen haben das Mädchen seit Tagen beobachtet. Du wusstest also... warte. Das Mädchen... Was hast du mit dem Mädchen gemacht? Sie ist meine Kundin. Das Mädchen ist in die Erziehungsanstalt zurückgeschickt worden, aus der sie geflohen ist. Statt der verbleibenden 2 Jahre ihrer Strafe hat sie jetzt 3. Ein kleines Geschenk vom Osterhasen. Und wohin willst du mich schicken, Chebrikov? Ich muss Ihnen leider sagen, dass es Ihnen freisteht zu gehen. Jemand da oben, ganz oben... Mag sie, Malov. Ich kann mir nicht vorstellen, warum. Sie sind die niedrigste Form von menschlichem Abschaum, die ich mir vorstellen kann. Wenn es nach mir ginge, wären Sie auch schon eine Leiche im Dnjeprbecken. Keine Zeit zum Schwimmen, Kumpel. Ich wurde angeheuert, eine dieser Leichen zurück nach Moskau zu bringen. Leichen? Was für Leichen? So. Ich dachte schon, ich hätte Rauch gerochen. Vielleicht sollte ich einfach Asche in eine Urne schaufeln und sie Kirill Rospopow nennen. Das würde ich nicht empfehlen. Was ist hier los, Tscheplikow? Diese Jungs, die du ins Krematorium geworfen hast, jetzt kann niemand mehr herausfinden, woran sie gestorben sind, obwohl sie in fast perfekter körperlicher Verfassung waren. Wer schert sich an einen Dreck um neuen Bergsteiger? Ich vielleicht. Kein Mensch schert sich einen Dreck um Sie, Malow. Gehen Sie mir aus den Augen und verpissen Sie sich aus dieser Stadt, und zwar sofort. Trotz Befehl von ganz oben habe ich meine Grenzen und mir geht die Geduld aus, selbst mit gewissen Leuten von da oben. Wenn wir uns das nächste Mal kreuzen, sind Sie Hundefutter. Hundefutter. Wie ich die KGB-Typen kenne, war es das Beste, was ich tun konnte, mich um 180 Grad zu drehen und zurück zu Mutter Moskau zu fahren, wo ein eisiges Bett und warmer Kentucky-Bourbon nach mir riefen. Doch meine Füße wollten mir das nicht abkaufen und trieben mich weiter in die entgegengesetzte Richtung, ohne dass ich etwas dagegen tun konnte. Das ist die Stelle. Die Leichen waren verstreut. Hier und dort. Alle neun lagen auf dem Rücken? Es war dunkel, als ich über sie stolperte. Sie sind gestolpert? Ich war unterwegs auf meiner Runde, suchte nach Wolfsspuren, Feuergefahren und so weiter. Danke, dass Sie heute gekommen sind, Angelina Ljubowna. Ich habe gehört, Sie sind die beste Försterin in dieser Gegend. Es liegt sowieso auf meiner Route. Aber ich habe nur ein paar Minuten für Sie. Ich werde erwartet. Sagen Sie mir, würden Sie an dieser Stelle Ihren Campingplatz aufschlagen? Es ist sehr ungewöhnlich für erfahrene Bergsteiger, in dieser Schlucht zu zelten. Und warum? Nun? In der Ebene ist es viel wärmer und hier gibt es Felsrutsche von dem Hang da. Felsrutsche? Nicht Lawinen? Ja, ich muss gehen. Okay, verstehe. Dieser Hang hier, er liegt zu tief, als dass es zu Lawinen kommen könnte. Und doch ist das die offizielle Erklärung für die neuen Toten. Und jetzt? Ich wollte nicht neugierig sein, Angelina Ljubowna. Ich möchte Sie nicht in Schwierigkeiten bringen. Ich bin schon in Schwierigkeiten. Nur weil ich hier mit Ihnen stehe. Ich muss gehen. Ich komme mit Ihnen. Nein. Doch. Wissen Sie, was das für Tiere sind? Ich habe die noch nie gehört. Das sind geistig deformierte Kreaturen namens KGBs. Eine Art Hybrid zwischen Hyäne und Pavian. Es ist ihre dumme, amateurhafte Art, uns zu sagen, dass wir beobachtet werden. Sagen Sie mir, wenn Sie bedroht wurden, warum haben Sie sich dann trotzdem mit mir getroffen? Oldling sein vielleicht? Entschuldigung, was? Um der alten Zeiten willen. Alte Zeiten? Wann war... Psst! Vergessen Sie es, Malow. Es ist nicht mehr wichtig. Vielleicht hat es nie eine Rolle gespielt. Wollen Sie dorthin? In dieses Dickicht. Ich werde Sie begleiten. Das ist nicht erlaubt. Bitte, kehren Sie jetzt um. Ich bin in Gefahr. Genau deshalb komme ich ja mit. Malow, bitte. Warum dürfen Sie da rein und ich nicht? Sie haben eine Wahl, ich nicht. Und je länger Sie hier bleiben, desto mehr setzen Sie mein Leben aufs Spiel. War ich grob zu Ihnen in Old Lang Syne Tagen? Nicht so lange Sie mich wollten. Und das war gar nicht so lange. Und jetzt? Tod und begraben. Bitte, drehen Sie sich einfach um und tun Sie, was Sie selbst damals zu raten pflegten. Was habe ich denn geraten damals? Hau ab, Zuckerpuppe. Wie werde ich sie wiederfinden? Gar nicht. Können Sie mich nicht vielleicht mit einem süßen kleinen Abschiedswort verlassen? Nur eines. Wermut. Wermut? Jetzt wissen Sie alles. Mehr als Sie sollten. Was nagt an dir, Marlow? Sieh dich an. Du bist völlig aus dem Ruder. Du kannst nicht verhindern, dass die Lokomotive deines Gehirns aus dem Gleis springt. Du hast einen Schnürsenkel an den anderen gebunden und wenn du aufstehst, kippst du um. Du hast einen alten, ramponierten Homburg in der Toilette des Janiv-Bahnhofs in Kiew vergessen. Du schlafwandelst mitten in einem Tagtraum, ohne deinen Pfadfinderkompass, der dich leiten könnte. Und woran versuchst du dich zu erinnern, seit du in diesen Zug gesprungen bist? Das Gesicht von jemandem, die Stimme von jemandem, die dich an dem, was von deinen Haaren übrig ist, zurück in eine andere Zeit zieht? Vergiss es. Morgen ist dein Geburtstag, Walpurgisnacht, der 30. April 1900. Was stand in der Zeitung? 86? Schließ deine Augen. Weck dich in Moskau auf und sieh, ob die sterbenden Tropfen aus dem Duschkopf deiner Wohnung ausreichen, um dich vorzeigbar zu machen für... wen? Vergiss es einfach. Feier allein. Schlaf dir die Ukraine-Lawine mit ihren neuen Leichen vom Tuch aus. Lass alles andere stehen und liegen und geh auf eine armenische Konjakur. Von Fuselbad zu Fuselbad über deinen Geburtstagsboulevard. Marlow, wie zum Teufel bist du hier hereingekommen? Khrushchev hat mir damals eine Reihe von Türcodes gegeben, als wir noch Mitternachtspartys in seinem Büro feierten. Von Zeit zu Zeit sind sie sehr nützlich, Mischa. Mischa? Gehen Sie da nicht ein bisschen zu weit? Wie soll ich dich denn nennen? Genosse Gorbatschow, Präsident des Präsidiums vielleicht... Erster Parteisekretär. Ach, dieses Kauderwelsch bleibt mir im Halse stecken und ich muss kotzen, wenn ich versuche, es auszusprechen. Hör zu, Marlow. Nein, du hörst zu, Freundchen. Sag mir, was in den Wäldern von Polesien in der Ukraine los ist. 9 junge Bergsteiger sind dort verunglückt und niemand weiß, wie und warum. Es gab eine Lawine. Die keine Trümmer auf dem Boden hinterließ, wo die Leichen entdeckt wurden. Ich war dort. Man könnte an Ort und Stelle Schafe züchten. Also, spuck's aus. Es wird vermutet, dass diese Leichen möglicherweise eine hoch ansteckende Krankheit in sich tragen. Und deshalb verbrennen Sie sie, bevor die Forensikleute sie untersuchen können? Marlow! Nein! Sie starben, weil sie zu nahe an etwas herankamen, dem sie gar nicht hätten nahe sein dürfen. Sie starben irgendwo in diesem Wald, nicht auf dem Hügel, wo sie gefunden wurden, nicht wahr? Was ist dort drinnen los? Was zum Teufel erwarten Sie, dass ich Ihnen erzähle, Marlow? Über Wermut. Wermut. Der dritte Engel blies seine Posaune und ein Stern namens Wermut fiel vom Himmel ins Wasser, worauf sich ein Drittel des Wassers in bitteren Absinth wandelte und viele Menschen an dem Bitterwasser starben. Buch der Offenbarung. Was hat das zu tun mit unserem Fall? Sag du es mir. Diese Wanderer sind aus Versehen über den gefallenen Stern gestolpert. Oder vielleicht haben sie ihn gesucht und das war tabu für sie. Was geht hier vor, Genosse Gorbatschow? Ich bin nicht autorisiert... Weißt du, vor ein paar Jahren, da hast du mich in dein Büro eingeladen. Übrigens erstklassiger französischer Cognac. Denn früher oder später müssen sich alle 9 Warzenschweine des Politbüros beim alten Marlow vorstellen. Und ich sagte zu mir, hey Marlow, Kannst du das glauben? Da sitzt endlich jemand im Kreml, der kein Bullshit-Typ ist. Bullshit? Hör zu, Mann. Wenn Maloff was schaffen will, dann schafft er das. Auch ganz ohne deine Hilfe. Was schaffen? Eine Frau dringend aus den Wäldern Polesiens wegbringen. Das wäre Selbstmord unter diesen Umständen. Ein kleines Detail? Es gibt eine 30 Kilometer lange tote Zone um das ganze Gebiet. Eine 30 Kilometer lange tote Zone um das ganze Gebiet. Ja, ich erinnere mich. Otsjorsk, 1957. Und wer weiß, vielleicht erinnerst du dich ja auch an deinen frühen Militärdienst und daran, wie du Schaulustige mit aufgepflanzten Bajonetten aus der Zone fernhieltest. Ich war nicht dabei. Genau wie jetzt, in den Wäldern Polesiens. Wermut. Dort kommt niemand durch, nicht einmal Maloff. Maloff schon, weil du ihm einen Passierschein geben wirst. Was? Mit dem Siegel des Präsidenten drauf. Wie kommst du darauf, dass ich sowas tun würde? Weil ich dir dann einen Gefallen schulde. Vielleicht brauchst du mich. Denn nach dem, was meine sensiblen Schnüfflerohren aufgeschnappt haben, gibt es eine Menge Leute von oben, die denken, dass sie dich nicht mehr brauchen. Es sieht so aus, als müsstest du diesen Gefallen bald einlösen, Mischa. Es war ein halbes betrunkenes Leben seit meinen jugendlichen Autoknackertagen vergangen. Aber der gesamte Verkehr zwischen Moskau und Kiew war zum Stillstand gekommen. Keine Flugzeuge, keine Züge, keine Busse. Und Bubkes. Der Typ, dessen alte Kiste ich geklaut hatte, tat mir leid. Aber ich verspreche jetzt, sie eines Tages zurückzubringen. Maloff, Ehrenwort. Es waren gut 15 Stunden Fahrt, in diesem Wrack vielleicht 20. Ich hatte auf dem ganzen Weg nach Moskau nicht geschlafen und jetzt gab es auch auf dem Rückweg keinen Schlaf, da der Stern Wermut in der Sowjetunion eine unerwartete Bruchlandung gemacht hatte. Der Himmel über dem Wald war so purpurrot wie der Arsch der Affen, die man im Moskauer Zoo sieht. Irgendwo dort drinnen musste ein Feuer brennen, aber man konnte es nicht sehen. Man konnte es nur riechen, nur roch es nicht nach Rauch. Es war etwas anderes, etwas, das mich in eine vergessene Zeit zurückwarf, von der einem nur der Gestank im Gedächtnis bleibt. Ich machte mich auf den Weg zum Rand, wo die Kiefern standen. Nachdem man das offene Feld durchquert hatte und gerade als ich eintrat, konnte ich es schon sehen, wie es Staub und Schotter in die Luft spuckte und damit den Wald und die Bäume bedeckte. Etwas, das wie eine riesige Fabrik in Trümmern aussah. Metall- und Ziegelsplitter, die überall verstreut waren, und Dampf, der die nahegelegene ukrainische Stadt einhüllte, die ihren Namen von einem örtlichen Strauch hat, der wiederum seinen Namen von dem Stern Wermut in der Bibel hat. In unserer Sprache Tschernobyl. Nie auf, nicht wahr, Maloff? Na, wenn das nicht mein alter Nachttopfkumpel ist. Der Gefreite zweiter Klasse Revenko. Leutnant. Ich habe dich degradiert, du Trottel. Ich dachte, du wärst zu Hause und würdest in dein Bier heulen, nachdem ich dir neulich die Nase gebrochen habe. Hier wird jede Hand gebraucht. Es gibt keinen Urlaub mehr, keine Krankmeldung. Ich sollte beenden, was ich neulich mit Ihnen angefangen habe, aber zu Ihrem Glück bin ich zu sehr mit meinen Pflichten beschäftigt. Ich mache meine Runde. Perfekt. Ich leiste dir Gesellschaft. Sie werden aus diesem Wald eskortiert und ich schwöre, dass man sie lebendig begraben wird, wenn sie versuchen, zurückzukehren. Nix, Tavarisch. Ich habe die Erlaubnis, hier zu sein. Von wem? Erster Parteisekretär, Mr. Gorbatschow. Passierschein? Bald wird dieser Scheißer Gorbatschow auch einen Passierschein brauchen, um die Sowjetunion zu verlassen. Auf einem Esel. Schafft mir diesen Narren aus den Augen. Weißt du, Revenko, ich kann mir gut vorstellen, dass deine gebrochene Nase immer noch sehr empfindlich ist. Hier, lass mich das mal versuchen. Hey! Jungs, wenn ihr näher kommt, zeige ich euch mit Vergnügen meinen besten Zirkustrick. Die Kugel geht bei einem Ohr rein und fliegt auf wundersame Weise beim anderen wieder heraus. Und ich benutze den Penner Revenko hier als Freiwilligen. Oder ihr könnt mir aus dem Weg gehen, und zwar sofort. Denn ich habe ein kleines Rendezvous in diesem Dickicht. Ohne ihren verdammten Passierschein kommen Sie hier nicht durch, Malov. Oh, doch, Revenko. Ich nehme eine neue Erlaubnis mit. Die bist du, Arschloch. Ich gehe nicht weiter, Malov. Du wirst mich dorthin bringen, wo die Techniker arbeiten. Kein Schritt weiter. Sie können mich erschießen, wenn Sie wollen. Ach, weißt du, Revenko, ich muss mich bei dir entschuldigen, dass ich dir die Nase gebrochen habe. Was? Ja, klar. Das hat nur einen winzigen Teil meines Repertoires gezeigt. Du wirst deine Pfadfinderdienste auch mit einer gebrochenen Nase zu Ende bringen können. Aber du hast sicher schon von meiner Blitzmethode gehört, mit der man ein Bein in 20 Splitter zerlegt. Nein, nicht! Wo treiben sich alle herum? Hä? Lass mal hören. In der Zentrale. Oberhalb des Reaktors. Schleppen Sie mich nicht dorthin, Malov. Ich bitte Sie. Warum sollte ich nicht? Weil es ein sicheres Todesurteil ist. Für uns beide. Ich bin hier, um zu schießen, Schebrikow. Keine Fragen, kein Smalltalk. Allen schleimigen Kreaturen, ausgerechnet Malov. Ich will wissen, was hier los ist, und zwar ein bisschen plötzlich. Was los ist? Eine Explosion in einem der Reaktoren. Jeder, den Sie in diesem Gebäude und draußen sehen, ist an der Liquidation beteiligt. Aufräumarbeitend? Das ist kein Job für einen KGB-Boss, Schebrikow. Du wurdest von Moskau mit dem Fallschirm hier abgesetzt, um sicherzustellen, dass niemand etwas davon erfährt. Was hier passiert ist, könnte Europa für die nächsten paar hundert Jahre unbewohnbar machen. Kein Mensch soll das erfahren. Und das wird auch niemand. Was hast du mit Angelina Ljubowna gemacht? Mit wem? Der Försterin. Du hältst sie hier gefangen. Sag es mir. Oder sie können dein Gehirn mit den anderen Trümmern einsammeln. Malov, Sie sind ja völlig verrückt. Dies ist ein Notfall. Legen Sie die Waffe weg. Nicht bevor du mir sagst, wo sie ist. Sie ist direkt hinter Ihnen, Malov. Ihnen wurde gesagt, Sie sollen die Waffe weglegen. Tun Sie es. Sofort. So, so. Und wenn ich es nicht tue? Das war meine beste rechte Hand. Sie wurden gewarnt. Wer hat dir beigebracht, so zu schießen? Malov. Stimmt. Vor langer Zeit. Dr. Guskova. Sie haben sich also endlich erinnert. Nur zu spät. Warum mussten Sie hierher zurückkommen, Malov? Um dich aus der Gefahr zu bringen. Sie haben nicht die geringste Ahnung, was hier vor sich geht, oder? Doch. Ich fange langsam an zu begreifen. 1957. Das Atomkraftwerk Ossiorsk. In der Oblast Tscheljabinsk. Eine Explosion. Die Strahlung geriet außer Kontrolle. Dr. Angelina Ljubowna Guskova, damals Nuklearingenieurin, nicht Försterin, wird losgeschickt, um die Sache in Ossiorsk zu vertuschen. Niemand sollte herausfinden, was passiert war. Und sehr wenige Leute fanden es heraus. Viele andere wurden Opfer deiner großen Ossiorsk-Stille. Ja, yeah. Und Moskau schickte mir einen Detektiv mit Peitschenhänden. Einen hartgesottenen Kerl namens Malov. Um für Ordnung zu sorgen die Presse mit Gewalt fernzuhalten und zu verhindern, dass Schaulustige versehentlich die Zone betreten. Wie 9 Bergsteiger dieses Mal. Verschwenden Sie keine Zeit mit diesem Bastard, Dr. Guskova. Meine Männer sind bereits auf dem Weg hierher, um sich um ihn zu kümmern. Schauen Sie mal aus dem Fenster. Was sehen Sie da? Einen Wald. Welche Farbe? Scharlachrot. Wissen Sie warum? Diese Bäume sind mit einer unvorstellbaren Strahlung belastet. Nichts wird dort jemals wieder wachsen. Nichts. Wissen Sie, warum ich hier bin? Um die ganze Geschichte zu begraben. Auf sowjetische Art. Genau wie in Oziorsk. Nein. Um diesen Wald zu begraben. Ihn mit Bulldozern platt zu machen. All die Kiefern auf 10 Quadratkilometer zu fällen, die man sieht. Alles. Danach werden sie mit Abfall bedeckt und es wird eine Mauer um alles herum gebaut. Um die Radioaktivität einzudämmen. Für immer. Und um zu verhindern, dass das Grundwasser in das Dnieperbecken, in das Schwarze Meer und in die Weltmeere sickert. Wermut. Genau. Um sicherzustellen, dass niemand jemals in die Nähe dieses Ortes kommt. Bis zum Ende der Zeit. Eine kleine Artilleriegranate könnte ein Armageddon auslösen. Kapierst du jetzt? Und mitten in dieser Katastrophe taucht Malov auf. Gehen Sie jetzt! Gehen Sie jetzt, bevor man Sie holt! Ich gebe Ihnen eine Chance zu entkommen. Aber Sie müssen mir versprechen, zu vergessen, was Sie hier gesehen haben. Haben Sie das verstanden? Ja, verstehe. Und Sie verstehen auch, dass wir keine andere Wahl haben, als es so zu belassen. Ja, verstehe ich auch. Sie werden also einfach nach Moskau zurückkehren und den Mund halten, ja? Das ist das Problem, Angelina Ljubowna. Dass ich eine sehr seltene rebellische Krankheit habe, die von einer Art Gewissensodbrennen begleitet wird. Und jedes Mal, wenn ich rülpse, kommt ein Geräusch aus meinem Mund, das klingt wie Oziorsk, Oziorsk. Haltet ihn fest. Das ist das Ende der Geschichte, Malov. Jetzt wird Ihnen der Mund für immer geschlossen. Schauen Sie da runter. Die KGB-Affen hielten mich fest am Boden und ließen meinen Kopf über die Brüstung hängen. Dort unten konnte ich die Überreste von Reaktor Nummer 4 sehen, den zukünftigen Sarkophag, in dem die Kontamination eingedämmt werden sollte. Ich sah die Trümmer des Reaktors und ein wütendes Feuer, das Partikel eines langfristigen Todes, über den Norden des europäischen Kontinents schickte. Der Detektiv ist beim Betreten des Katastrophengebiets versehentlich gestolpert. Na, helfen Sie ihm zu stolpern! Bitte. Warte, warte! Selbst ein eingefleischter Sadist wie du, Chebrikov, würde einen Mann nicht einfach lebendig in dieses Inferno werfen. Du musst mich zuerst erschießen. Ich bestehe darauf. Du verdienst die Rücksicht nicht. Aber wir haben keine Zeit für Diskussionen. Warten Sie! Ich werde es tun. Sie? Machen Sie schnell. Sie werden da unten dringend gebraucht, Dr. Guskova. Sie sind sowieso schon ein toter Mann, nur weil Sie hier sind, Malov. Wie wir alle. Was ist das? Soldaten. Liquidieren jedes streunende Tier, das sie im Wald sehen. Diese Tiere jeden anstecken, mit dem sie in Kontakt kommen. Wir haben diesen Soldaten befohlen. Kein Mitleid. Vergesst eure privaten Gefühle. Begrabt sie. Wenn ihr euer Ziel seht, drückt einfach den Abzug und erledigt es. Kaltblütig. Hey, tu es, Angelina Ljubowna. Drück einfach den Abzug und erledige es. Kaltblütig, um der alten Zeiten willen. Warum zögerst du? Hab ich dir damals nicht beigebracht, wie man das macht? Schau, der Lauf der Waffe drückt gegen die kleine Vertiefung an der Schläfe. Sehr effizient. Hier, gib mir deine Hand. Lass mich dir helfen. Möglich, die geklaute Kiste zur Kooperation zu überreden. Also machte ich mich zu Fuß auf den 900 Kilometer Weg zurück zu Mutter Moskau. Als ich mich umdrehte, konnte ich sehen, wie sich der Abendhimmel über dem Reaktorgelände und dem furchterregenden scharlachroten Wald blutrot färbte. Auf der Straße von Kiew nach Moskau raste ab und zu ein Auto mit Matratzen und Möbeln auf dem Dach an mir vorbei und verweigerte mir den Anhalterdaumen an meiner besten rechten Hand, die noch immer von der Kugel einer besonderen Frau wund war. Ja, meine alte Hand, die schnell anschwoll und die gleiche dunkelbraune Farbe annahm wie die Gesichter der neun toten Bergsteiger. Auch meine Zunge wurde in meinem Mund immer dicker, so dass ich nicht mehr richtig atmen konnte. Zum Glück hatte ich keinen Spiegel, in den ich blicken konnte. Ich hatte keine Lust, mir den Sonnenbrand anzusehen, den ich mir an den imaginären Stränden der Ukraine geholt hatte und in ein einst vertrautes, jetzt aber dunkelbraunes und schnell verrottendes Gesicht zu sehen von jemandem, der einmal Jewgeni Marlow war. Aus inoffiziellen Quellen in Moskau wurden heute Abend erste Einzelheiten über die Ursachen des schweren Kernkraftwerkunglücks in Tschernobyl bekannt. Guten Abend, Genossen. Wie Sie alle wissen, hat uns kürzlich ein Unglück ereilt. Die Havarie im Kernkraftwerk Tschernobyl. Radioactive cloud from Chernobyl affected many countries in Eastern and Western Europe. Auch drei Tage nach dem Ausbruch ist der Nuklearbrand noch immer nicht unter Kontrolle. Durch die radioaktive Strahlung sollen auch Menschen zu Schaden gekommen sein. In der Nähe der Anlage würden die Bewohner evakuiert. Um Tschernobyl wurde eine 30 Kilometer breite Sicherheitszone gezogen. One of the worst disasters in the history of nuclear power. Marlow in Tschernobyl von David Zane Meyerowitz mit Udo Schenk als Jewgeni Marlow, Ulrike Krumbiegel als Angelina Lubowna Guskova, Linda Belinda Potschus als Nina Raspopova, Justine Hauer als Dr. Taptunova, Mikeli Kutschufu als Viktor Chebrikov, Ralf Drexler als Direktor des Leichenschauhauses, Lennart Hillmann als Leutnant Revenko, Walter Gontermann als Michael Gorbatschow. Technische Realisation Dirk Hülsenbusch und Anna Wolf. Besetzung Ulrich Korn. Musik Verena Guido und Bernd Koll. Regieassistenz Julia Kiefer. Regie Jörg Schlüter. Dramaturgie Hanna Georgi. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2023.